Im Leben gibt es gute und auch verdammte Scheißzeiten. Ich befinde mich in den zweiten, bin am Leiden, Texte schreiben, um mich abzulenken. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Es ist noch nicht mal eine Woche her, als meine Freundin ging. Einfach so ohne Grund, die Gefühle seien nicht mehr da. Es traf mich wie ein Schlag und wir waren schon im vierten Jahr. Ich wollte mit ihr reden, doch sie wollte nicht. Was soll ich tun? Die Gefühle sind weg. Das ist für mich doch nicht Grund genug, gleich Schluss zu machen. Darüber kann man doch mal vorher reden. Hätten alles ändern können, die Beziehung dann wieder beleben. Ich hätte doch alles getan für dich nach all diesen Jahren. Und ich gebe ja zu, die letzte Zeit, die war ein bisschen lahm. Ich kann es nicht verstehen, es will nicht in meinen Kopf rein. Es gab keine Vorzeichen, kannst du nicht mal Stopp schreien. Jetzt ist es zu spät, denn aus Liebe wurde Hass, Ende aus, vorbei. Ja, so ist das. Warum? Es ist ein Herz, eingefangen voller Schmerz. Eine Leere im Raum, aus ist der Traum. Worauf kann man heutzutage denn noch bauen? Ich dachte, man könne ihr vertrauen. Du saßt vor mir und jedes Mal versprachst du mir, dich zu ändern, ich kenne das. Und trotzdem trocknete ich deine so traurigen Tränen. Ich trag meine Tragik drauf, Trost in die Trockenheit. Trag die Trauer, die nach draußen schreit. Warum? Es ist so ein, zwei Wochen her ungefähr. Da waren wir beim Pärchenshooting auf dem Dach, mir gefiel der Flair. Alles war noch easy, wir beide hatten unseren Spaß. Alles war noch wunderbar, darauf komme ich jetzt nicht klar. Stell mir nur die Fragen, warum hab ich nichts gemerkt? Hätte ich was ändern können, warum hab ich nichts gemerkt? Und jetzt ist es aus, du redest nicht, kannst es oder willst es nicht. Ich male mir mein eigenes Bild und sag es dir, so denke ich. Du hast ein Bild vom Typen und dazu auch noch die Handynummer in dein Telefon. Ich bin vollgestopft von Fug und Kummer, sorry mit dem Handy. Ich weiß, dass du es nicht magst, aber was soll ich machen, wenn du mir überhaupt nichts sagst. Du sagst, wir wollen reden, doch du bist nicht da, was soll ich denken? Fährst auf Party, gehst zu Freunden, machst das alles zum Ablenken. Vielleicht irre ich mich, ist es so, tut es mir leid. Ist es so nicht, dann fick dich, scheiß Weib. Es ist ein Herz, eingefangen voller Schmerz. Eine Leere im Raum, aus ist der Traum. Worauf kann man heutzutage denn noch bauen? Ich dachte, man könne ihr vertrauen. Du saßt vor mir und jedes Mal versprachst du mir, dich zu ändern, ich kenne das. Und trotzdem trocknete ich deine so traurigen Tränen. Ich trag meine Tragik, tropft Trost in die Trockenheit. Trag die Trauer, die nach draußen schreit. Warum? Manchmal möchte ich einfach sagen, Baby, komm, ich liebe dich, ich möchte dich in die Arme nehmen. Doch wer bist du? Ich kenn dich nicht, bist wie ein fremder Mensch. Aber gestern kannte ich dich noch, wie konnte es so schnell geschehen? Bitte, Mädchen, rede doch. Ich weiß nicht, soll ich traurig sein oder soll ich mich freuen? Mal hab ich Hass, dann ist egal und manchmal könnte ich heulen. Bin ich schon bereit dafür, damit endlich abzuschließen? Kann ich schon nach vorne blicken oder werden noch drin fließen? Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, es ist immer noch so lau im Magen. Fragezeichen überall, beantworte mir doch meine Fragen. Du sagst, wir wollen Freunde bleiben, doch lässt mich wie ein Deppen stehen. Chillst lieber bei den anderen, um den Problem aus dem Weg zu gehen. Es ist schade, denn von allen, denen ich Liebe schenkte, warst du mir der beste Kumpel. Ich werde gegangen bis ans Ende mit dir. Jetzt ist vorbei, lass den Albtraum endlich enden. Blick nach vorn auf Erde, traurig, wenn ich daran denke. Es ist ein Herz, eingefangen voller Schmerz. Eine Leere im Raum, aus ist der Traum. Worauf kann man heutzutage denn noch bauen? Ich dachte, man könne ihr vertrauen. Du saßt vor mir und jedes Mal versprachst du mir, dich zu ändern, ich kenne das. Und trotzdem trocknete ich deine so traurigen Tränen. Ich trag meine Tragik, tropft Trost in die Trockenheit. Trag die Trauer, die nach draußen schreit. Ein Herz, das nach Liebe schreit, Liebe schreit, Liebe schreit.